Dialoge, Seite 283. Blicket doch höher nach oben und neiget euch vor dem, der auf seiner Stirn das Schicksalszeichen der menschlichen Vorbestimmung trägt. Dialoge, Seite 284, Montesquieu. Du stehst unter Gottes Schutz, er allein leitet deinen Stern.